Tausend Dinge sagen, ich tu es nicht, es hat doch keinen Sinn. Du kommst von selber drauf in ein paar Tagen, wenn ich vielleicht um Gott weiß wo schon bin. Dankeschön, es war bezaubernd, Dankeschön, wenn wir auch auseinander gehen, bleibt doch mein Herz bei dir. Dankeschön für jede kleinste Zärtlichkeit. Ich weiß, du kommst in kurzer Zeit, ja doch zurück zu mir. Zwischendurch mal ein paar Tränen gibt's immer, wenn man lang sich kennt. Schließlich folgt dann solchen Szenen doch stets ein Kuss mit Happy End. Drum Dankeschön. Es war bezaubernd, Dankeschön, wenn wir doch auseinander gehen, bleibt doch mein Herz bei dir.